Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Schönen guten Abend bei euch. Bei mir ist es am Nachmittag, 14 Uhr am Nachmittag. Ich bin so froh, euch wieder hier dienen zu dürfen. Ich bin so froh, wieder euch hier sehen zu dürfen. Und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich diese Zeit nehmen konnte, um euch einfach hier in Deutschland so zu dienen. Ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, sehr viel darüber nachgedacht und sehr viel gebetet, was es ist, dass ich euch mitteilen soll. Es ist ja nicht einfach so, okay, man hat jetzt ein Seminar, man hat 6 Einheiten und da predigen wir einfach 6 Predigten. Das wäre ja einfach. Ich habe ja in meinem Computer wahrscheinlich 1000 Predigten drinnen, die ich mir raussuchen könnte. Aber ich habe mir das nicht so einfach gemacht. Ich wollte das auch nicht. Ich habe ganz bewusst mir immer wieder gefragt, was ist das, was wir jetzt brauchen? Was ist es, dass das Volk jetzt im deutschsprachigen Raum braucht? Und ich möchte gerne bitten, einfach den Heiligen Geist einzuladen und dann geht es schon dahin. Heiliger Geist, danke, danke, danke. Du bist derjenige, der uns die Augen öffnet. Du bist derjenige, der uns die Wahrheit des vollbrachten Werkes des Kreuzes zeigt. Du bist derjenige, der uns Offenbarung und Weisheit und Verständnis gibt. Heiliger Geist, du bist derjenige, der immer wieder auf Jesus zeigt, immer wieder auf Christus zeigt und auf sein vollbrachtes Werk. Herr Jesus, wir danken dir für was du getan hast am Kreuz für uns. Herr Jesus, wir danken dir für all das, was du bewirkt hast. Wir danken dir für das Opfer, das du für uns gebracht hast. Und Heiliger Geist, wir brauchen dich so dringend, dass du uns lehrst, dass du einfach die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir sehen und verstehen, was wir alles in Christus haben. Und darum, Heiliger Geist, wir geben dir völlige Freiheit, hier zu wirken, zu reden, zu tun, was du tun möchtest. Geist Gottes, wir brauchen dich dringend, wir verlangen uns nach dir, wir sehnen uns nach dir. Wir wollen dich hier haben, wir wollen deine Stimme hören. Das ist unser großes Verlangen und dafür geben wir uns dich ganz hin. Danke, Heiliger Geist, dass wir dir jetzt vertrauen können. Amen. Ich möchte jetzt in dieser Abendsession möchte ich darüber reden, über Glaube, der Charakter formt. Glaube, der auch Charakter bringt. Seht ihr mich klar im Bild? Weil ich habe hier meinen Bildschirm etwas eingeblendet. Bei euch ist okay? Ja, dann ist es nur bei mir ein Problem. Alles klar. Glaube, der auch Charakter formt. Ich möchte mit einer Frage hier beginnen. Eine Frage ist, die eigentlich jeder Christ logisch beantworten müsste. Aber wir werden auch dann dahin gehen, wie wir zu dieser Frage kommen. Und zwar, ich habe vergessen, Fragen zu beantworten. Sorry. Spulen wir mal zurück. Denn am Ende wollen wir ja prophetisch dienen und da passt meine Fragen nicht. Okay, sorry, verzeiht mir. Ich habe hier meine Zettel mit Fragen. Ich werde die nächste Frage lesen und dann machen wir mit der Lehre fort. Okay. Hier, und die Fragen, die auch kommen von zwei Damen. Zwei Fragen an Reinhard. Wie viel liegt an unserem Beten, Fasten und so weiter, was an Veränderung passieren kann im Leben von anderen, dass Menschen Jesus kennenlernen? Eieiei, ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten kann, ohne gesteinigt zu werden von meinen vielen Freunden. Denn das, was ich glaube, was dieses Thema betrifft, ist wahrscheinlich konträr zu der Meinung der meisten Leute. Aber ich werde der Frage nicht ausweichen, ich werde sie doch beantworten, denn jeder ist ja frei, mit mir nicht übereinzustimmen und auch etwas anderes zu glauben. Und zwar folgendes. Ich habe, wie gesagt, schon in der Vormittag- oder Nachmittagveranstaltung habe ich gesagt, dass ich soeben beendet habe oder heute Abend beenden werde, eine knapp 20-stündige Lehre über das Fasten und Beten im neuen Bund. Folgendes. Die meiste Lehre, die wir haben über Gebet, gründet sich auf den alten Bund. 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mal Volk, das von meinem Namen berufen wurde, umkehrt und von seinen bösen Werken umkehrt und betet, werde ich vom Himmel her hören und das Land heilen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass dieser Bibelvers nicht anzuwenden ist für Christen im neuen Bund. Der hat nichts mit uns zu tun. Der Bibelvers ist völlig falsch verwendet, wenn wir den anwenden, um in die Fürbitte zu gehen, dass Gott unser Land heilt. Warum? Wenn wir verstehen, dass es zwei Bünde gibt, den alten, also mehrere Bünde, aber hauptsächlich von den zwei Bünden, von denen wir beeinflusst sind, der alte Bund und der neue Bund. Der alte Bund, der wurde geschaffen zwischen Gott und dem Volk Israel. Der wurde niemals zwischen Gott und Heiden geschlossen. Der wurde niemals zwischen Gott und Deutschen geschlossen oder Österreicher oder Schweizer oder sonst jemand. Zwischen Gott und dem Volk Israel. Der Bund war ganz einfach zu verstehen. Ihr gehorcht mir, ihr seid gesegnet. Ihr gehorcht mir nicht, ihr seid verflucht. Wenn ihr mir aufgrund eures Ungehorsams verflucht seid, dann müsst ihr euch abwenden von euren bösen Wegen, wendet euch zu mir hin und euer Land wird wieder geheilt. Ganz eine einfache, auch logische, verständliche Sache. Jetzt leben wir im neuen Bund, wo Gott nicht mehr mit uns umgeht, auf unsere Leistung willen, sondern auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Wir leben in einem völlig anderen Bund, nehmen aber die Bibelstelle zum Gebet nach wie vor her aus dem alten Bund. Die ist nicht anzuwenden für uns. Schau mal, eine liebe Frage, meine Freunde. Wie viel haben wir gefleht, gebetet, wie viele Gemeinden und auf der ganzen Welt haben diesen Bibelvers angewendet und Leute haben sich gedemütigt, Bußmärsche gemacht, immer wieder und das Land ist noch nicht geheilt. Um Einstein hier zu zitieren, der gesagt hat, wenn man die gleiche Handlung trifft, gestern, heute wie gestern, aber ein anderes Resultat erwartet, dann ist das die Definition von Insanity auf Englisch. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Die Verrücktheit. Das heißt, Einstein hat gesagt, es ist verrückt, heute das Gleiche zu tun wie gestern, aber ein anderes Resultat zu erwarten. Jahrhunderte haben wir auf diese Art und Weise gebetet, die Länder sind nicht geheilt und wir beten weiter so. Alleine hier müssen wir uns die Frage stellen, Moment mal, was stimmt da nicht? Aufgrund unseres religiösen und altbündlichen Denkens kommen wir immer darauf hin, wir haben nicht genug gebetet. Irgendwo bin ich jetzt weg. Wir werden, seht ihr mich noch? Also ich sehe euch nicht, ich bin ja ausgeblendet. Wir werden schauen, dass wir die Verbindung wieder herstellen können. Ich werde kurz warten, bis die Verbindung wieder kommt. Und ich werde warten, bis ihr mich wieder anfunkt. Sorry für die Unterbrechung. Ich werde hier nicht weiter lehren, damit, wenn das unterbrochen ist. Wir sehen dich noch. Ihr seht mich noch? Ja. Okay. Also, kannst du weitermachen. Ich sehe. Hört ihr mich auch? Ja, alles gut. Alles klar, ich sehe euch wieder noch. Okay, sehe ich nicht, kein Problem. Also, solange ihr mich, wenn ihr mich nicht mehr seht, lasst ihr mich das wissen, okay? Ja, so machen wir es. Ah, jetzt seid ihr wieder hier. Okay, also, was ich jetzt sehe ich wieder, was so wichtig ist, dass wir das verstehen. Im neuen Bund beten wir ganz anders. Ich finde, im ganzen neuen Bund finde ich keine Lehre, dass wir beten sollen für die Errettung der Menschen. Ich finde keine Bibelstelle, die mir zeigt, wir sollen beten, damit sich die Menschen bekehren. Was wir tun sollen, damit sich die Menschen bekehren, ist das Evangelium in Vollmacht, in Kraft und in Autorität zu predigen. Für mich ist die tolle Bibelstelle, für mich ist Apostelgeschichte 4. Die Apostel wurden gerade geschlagen, es wurde ihnen verboten, im Namen Jesus zu predigen. Und dann beteten sie. Sie beteten ein Gebet, das ich selbst nachgebetet habe mit der Stoppuhr. Es ist ein Gebet von etwas einer Minute. Nach einem etwaigen, einen Minuten einmaligen Gebet hat sich alles radikal verändert. Die ganze Stätte wurde erschüttert und der Himmel hat reagiert. Und das ist das, was wir lernen müssen. Schau her. Was haben sie gebetet? Sie haben nicht gebetet, Gott, schau an, die uns so bedrohen und errette doch viele Menschen. Sie haben gebetet, Herr, bitte streck deine Hand aus zu Zeichen und Wunder, damit wir mit Kühnheit das Wort predigen. Und was geschah? Die ganze Stätte wurde erfüllt, alles wurde errüttet und sie predigten das Wort mit Kühnheit und die Menschen bekehrten sich. Menschen bekehren sich nicht, weil wir jetzt so viel beten, sondern Menschen nicht für die Rettung der Menschen beten, sondern Menschen bekehren sich, weil wir mit Autorität und Kraft und Kühnheit das Wort Gottes predigen. Und hier ist der Schlüssel für mich zum Verständnis. Wenn wir Gott bitten, Menschen zu erretten, und ich weiß, das hört sich jetzt hart an, aber es ist meine Überzeugung, wenn wir Gott bitten, Menschen zu erretten, dann handeln wir durch unser Gebet, als ob wir nicht glauben an das verbrachte Werk des Kreuzes. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5 ganz klar, Christus ist gestorben, um die Welt mit sich zu versöhnen. Gott braucht nichts mehr tun zur Errettung der Menschen. Es gibt nichts mehr, was Gott noch tun müsste. Der Mensch muss etwas tun. Er muss reagieren auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und er kann nur darauf reagieren, wenn wir ihm mit Autorität und Vollmacht dieses vollbrachte Werk des Kreuzes darbringen. Also ich denke nicht, dass es mangelt an Gebeten, sondern ich denke, dass es daran mangelt, dass wir nicht die Klarheit haben, welche Kraft das Evangelium hat. Paulus hat gesagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung derer, die glauben. Wenn ich sehe, wie viele Menschen auch in meinem Umkreis, wenn ich sehe, wie viele meiner lieben Freunde und Geschwister das Evangelium nicht mit der absoluten Überzeugung predigen, es ist die Kraft zur Errettung Gottes, sondern sie geben das Evangelium weiter so halb, weißt du, naja, predigen wir mal halt und wer will, der sollte halt sich auch irgendwie an Gott wenden. Wir müssen wiederum zu dem Punkt kommen, wo wir mit Kühnheit predigen und wir glauben, dass die Kraft des Evangeliums heute noch wirksam ist. Und dann wird auch die Kraft des Evangeliums wirksam sein. Ich hoffe, das hat dir etwas geholfen. Nächste Frage, eine Frage noch kurz und dann machen wir schon weiter. Kannst du die Bedeutung von Fasten kurz erklären? Ja, das mache ich sehr gerne. Ich liebe es zu fasten. Leute, kommen nicht zu gerecht damit, dass der liebe Reinhard, der Sohn, das vollbrachte Werk des Kreuzes, glaubt ständig fasten. Ich liebe es, lange Zeit zu fasten. Ich liebe es, 21 Tage, 30 Tage, 40 Tage, 50 Tage ohne Nahrung zu geben. Ich liebe es zu fasten. Aber niemals, um Gott von irgendetwas zu überzeugen. Und das ist, was viele Leute nicht verstehen. Fasten hat nichts zu tun mit Gott. Gott braucht mein Fasten nicht. Er braucht gar nichts von mir. Gott braucht nicht, dass ich faste. Ich faste für mich. Warum? Erstens, im Neuen Testament ist Fasten immer mit Gebet verbunden. Immer. Du findest nur eine einzige Ausnahme, wo das Wort Fasten erwähnt wird, ohne mit Gebet Zusammenhang. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 21 Tage faste, aber nicht mir bewusst Zeit nehme zum Gebet im Neuen Bund, dann habe ich nicht 21 Tage gefastet nach dem Wort Gottes her, dann habe ich 21 Tage Diät gemacht. Das ist gesund, das würde vielen von uns gut tun, ist aber kein Fasten nach meinem Verständnis. Ein Fasten ist ein Zeit absondern, ohne zu essen und Zeit mit dem Herrn zu verbringen im Gebet, im wahren neubündlichen Gebet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Fasten ist nicht etwas, was ich tue, um Gott zu überzeugen. Gott braucht von nichts mehr überzeugt zu werden. Ich muss überzeugt werden. Fasten bringt eine Änderung in meinem Herzen. Fasten macht mich mehr bewusst von dem, was geschehen ist. Wenn du im Tag 1,5 Stunden mit Nahrung verbringst und diese 1,5 Stunden jeden Tag verbringst, anstatt zu essen, seine Gegenwart zu genießen, auf das vollbrachte Werk des Kreuzes zu schauen, ihm zu loben und zu danken und anzunehmen, was für dich geschehen ist, dann wird in deinem Leben die Auswirkungen ganz toll sein. Also Fasten ist für mich. Drittens, Fasten ist ein Zeichen der Hingabe. Für mich ist eine der allerwichtigsten Motive, ich führe immer Fastentagebuch. Und in jedem Fasten ist das Erste, worauf steht, das Allererste ist immer Hingabe an deinen geliebten Jesus. Und wisst ihr, und für mich ist das der Hauptgrund des Fastens. Jesus hat Folgendes gesagt, als er konfrontiert wurde. Die Pharisäer fasten, die Jünger des Johannes fasten. Warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus hat gesagt, wie können die Freunde des Bräutigams fasten, wenn der Bräutigam unter ihnen ist? Und dann sagt er Folgendes. Wie können sie trauern? Aber dann sagt er Folgendes. Die Zeit wird kommen, wenn der Bräutigam weggenommen wird und dann werden sie fasten. Und bei mir ist jedes Fasten, der erste Grund ist immer Folgendes. Jesus, mein Herz schreit, Maranatha, komm, Maranatha, komm, Maranatha, komm. Mein Herz sehnt sich nach dem Bräutigam. Mein Herz sehnt sich nach Intimität mit dem Bräutigam. Und mein Fasten ist nicht ein Versuchen, Gott bewegen, etwas für mich zu tun. Mein Fasten ist ein Schrei meines Herzens, das sich sehnt nach Intimität mit meinem Bräutigam, mit meinem geliebten Jesus. Das ist für mich das Fasten. Okay, jetzt gehen wir weiter. Wir schauen, dass ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich werde es versuchen. Ich möchte heute an diesem Abend über das Thema sprechen, Glaube der Charakterform. Ein bisschen jetzt abgewichen vom neuen Bund, den ich ja mit so viel Leidenschaft lehre und predige. Ich bin dabei, jetzt einige Seminare aufzuzeichnen, mit ganz professionell. Und ich möchte gerne eine etwa 30-stündige Lehre nur über den neuen Bund wirklich aufzeichnen, einmal alles intensiv lehren. Aber heute möchte ich darüber reden, über den Glauben der Charakterform. Ich habe mal eine Frage. Frage an euch. Ich stehe jetzt nicht vor euch 100 Menschen, wo ich euch fragen kann und sagen, gebt mir Antwort. Ich sehe ja nur hier ganz wenige. Aber die Frage, die ich euch mal stellen möchte, ihr könnt in eure Herzen antworten. Wer möchte vollkommen und vollständig sein und an nichts Mangel haben? Stell dir mal vor. Gott würde zu dir sagen, du kannst vollkommen, du kannst vollständig sein und du kannst ein Leben haben, wo dir nichts mehr mangelt. Eigentlich müsste jeder Christ sagen, das will ich. Das will ich. Logisch. Wer will nicht vollkommen, vollständig sein und an nichts Mangel haben. Das ist das Leben im Überfluss. Das ist das Leben, das wir uns wünschen. Das ist das Leben, nach dem wir uns sehnen. Freunde, ich bin von etwas überwältigt. Tief überwältigt. Ich habe Widerstand, aber nicht sehr viel, etwas. Aber ich habe Widerstand von Leuten, die sehr kritisch gegenüberstehen, der meiner tiefen Überzeugung vom neuen Bund. Aber hier ist etwas, was mich so tief ermutigt. Von 10 negativen E-Mails, die ich bekomme, wo mich Leute beschimpfen und was weiß ich alles sagen, bekomme ich wahrscheinlich 200 oder 300 von Leuten, die mir Folgendes sagen. Ich bin seit 30 Jahren Christ, aber jetzt habe ich zu leben begonnen. Wunder, Zeugnisse, veränderte Leben, Freiheit. Vor zwei Wochen hat mir eine Frau eine Message geschrieben. Die hat gesagt, ich bin 46 Jahre alt. Ich hatte nie mit der Kirche etwas auf dem Hut. Weder katholischen Kirche noch mit der evangelischen Kirche. Ich mochte nie Kirche. Da ich die Kirche nicht mochte, mochte ich auch die Bibel nicht. Da ich die Bibel nicht mochte, mochte ich auch Gott nicht und konnte auch mit Jesus nie was anfangen. Und diese Frau hat mich auf Instagram gefunden durch einen anderen Mann. Sie ist, wie gesagt, hat niemals mit Gott was auf dem Hut gehabt. Und ich habe mit einem anderen Mann eine Live-Sendung gemacht. Der Mann macht nicht christliche Live-Sendung, sondern einfach ein natürliches Coaching. Und hat mich gebeten, in sein Live einzusteigen. Und diese Frau hat mir eine Message gekriegt, hat gesagt, Reinhard, ich habe deine Augen gesehen in dieser Live-Sendung, als du über Jesus gesprochen hast. Bitte kannst du mir erklären, wer dieser Jesus ist, von dem du redest. Diese Dame hat sich unter Tränen ihr Leben Jesus übergeben. Unter Tränen. Sie hat gesagt, Reinhard, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie so eine tiefe Liebe gespürt wie jetzt. Ihr Leben ist verändert worden. Warum? Religion und die Kirche, sie hat ihr Herz verschlossen. Aber als sie den wahren Jesus gesehen hat, denjenigen, der den neuen Bund gemacht hat, denjenigen, der uns bedingungslos liebt, da wurde ihr Herz völlig geöffnet. Und Freunde, das ist das, was wir auch wollen. Jesus ist gekommen, uns ein Leben zu geben und Leben im Überfluss. Das ist das, was er will, dass wir erleben. Und wenn ich die Frage stelle, wer von uns möchte gern vollkommen sein und vollständig und an nichts Mangel haben, dann erleben wir spontan, jeder von uns. Unser Herz sagt, ja, das will ich. Reinhard, das kann es doch nicht geben. So einfach. Was ist der Trick dahinter? Was muss ich da alles jetzt leisten, um das zu ergreifen? Unser Herz sehnt sich nach Vollkommenheit, nach Vollständigkeit und nach einem Leben ohne Mangel. Eine zweite Frage habe ich jetzt an uns alle, die wir Jesus lieben. Und hier ist die zweite Frage. Wenn Jesus wiederkommt, wann immer das auch sein wird, wenn Jesus wiederkommt, wer von uns möchte, dass unser Leben Lob, Ehre und Herrlichkeit für ihn darstellt? Denke mal über die Frage nach. Jesus kommt wieder und er sagt dann zu dir, wow, dein Leben hat mir Ehre, hat mir Lob und hat mir Herrlichkeit gebracht. Sind das nicht die Worte, die jeder Christ gerne hören möchte? Sind das nicht die Worte, dass wenn Jesus Christus uns in die Augen schaut und sagt, wow, Reinhard, Lob, Ehre und Herrlichkeit hat dein Leben für mich gebracht. Und wisst ihr, die Bibel zeigt uns einen Weg dahin. Die Bibel zeigt, wie wir das erleben können. Beide diese Aussagen, die ich euch gesagt habe, oder beide diese Fragen, die ich euch gestellt habe, die sind direkt aus dem Wort Gottes hergenommen. Die Bibel sagt im Kolosser Kapitel 1, Vers 10. Kolosser 1, Vers 10. Und die Bibel stellt uns schon langsam zu sagen, damit ihr des Herrn würdig wandelt, ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Also die Bibel sagt, dass wir sollen ein Leben leben, das dem Herrn würdig ist und dem Herrn wohlgefällig ist. Wisst ihr, wir sind würdig gemacht worden durch das Vollbrachte des Werkes Kreuzes. Das ist völlig klar. Diese Position, die wir haben, die können wir uns weder erarbeiten, noch erwirken, noch irgendetwas tun, noch durch Fasten und Beten erzwingen. Wir haben diese Position, wir sind bereits würdig gemacht vor dem Herrn. Aber da gibt es jetzt die zweite Seite der Münze. Die zweite Seite ist, ob wir auch so wandeln, wie er uns bereits gemacht hat. Er hat uns in die Position gesetzt, dass wir würdig sind. Aber jetzt müssen wir auch ihm würdig wandeln. Und das ist eine wichtige Sache, die das Wort Gottes uns immer wieder und immer wieder klar lehrt. Das christliche Leben ist ja ein Leben des Glaubens. Die mich kennen, die wissen ja, darum kommen wir nicht herum. Was wir haben, haben wir aus dem Glauben. Haben wir, weil Gott es uns bereits gegeben hat und wir es aus dem Glauben erleben dürfen. Und der Glaube ist etwas, der das für uns in unser Leben sichtbar werden lässt, was Gott uns bereits gegeben hat. Aber normalerweise, wenn wir an Glauben denken oder von Glauben reden, ist es dann nicht so, dass wir Glauben verbinden mit Leben im Natürlichen, der Reinhard ist Missionar, der baut Kinderheime, der Reinhard vertraut Gott für Versorgung, der Reinhard vertraut Gott für Zeichen und Wunder und Heilungen, der Reinhard steht im Glauben, dadurch sieht er dieses und jenes und das. In der Regel verbinden wir Glauben mit einem Leben der Zeichen und Wunder des Übernatürlichen. Und das ist auch gut so. Das ist ein Teil. Aber es gibt auch einen anderen Teil des Glaubens. Einen Teil, der mich eigentlich seit Jahrzehnten fasziniert. Einen Teil, nachdem ich mich ausgestreckt habe, zurück bis, solange ich mich erinnern kann. Einen Teil, wonach ich mich nach wie vor ausstrecke. Und das ist der Glaube, nicht derjenige, der jetzt diese Wunder und Heilungen und Zeichen bringt, sondern der Glaube, der Charakter bringt. Das ist eine Art des Glaubens, der so wichtig ist für uns in unserem Leben. Es gibt eine Art und Weise, im Glauben zu leben, wo durch den Glauben der Charakter Christi in uns geformt wird. Und wisst ihr, es ist genauso wichtig, ich würde jetzt nicht sagen wichtiger, da gibt es ja Leute, die versuchen, das auszuspielen. Es gibt Leute, die sagen, der Charakter Christi ist das Wichtigste. Dann gibt es andere, die sagen, Zeichen und Wunder und Heilung und die Kraft Gottes freizusetzen, damit Menschen das Evangelium sehen, ist das Wichtigste. Und ich denke nicht, das eine oder das andere ist das Wichtigste. Ich denke, wir brauchen beides. Ich denke, Menschen müssen in unserem Leben sehen, dass wir das Evangelium leben durch unseren Charakter, aber auch durch Zeichen und Wunder. Wenn wir nur eines haben und das andere nicht, dann fehlt etwas in unserem Leben. Wenn wir nur Christus darstellen, wie wir eben liebevoll sind, heilig sind, vollkommen wandeln und Christusgemäß wandeln, aber auch nicht seine Kraft und Autorität ausdrücken, dann haben wir nur einen Teil dessen, was Gott für uns geplant hat und was Gott für uns will. Gott möchte, dass wir den Charakter Christi darstellen, Gott möchte aber auch, dass wir in Zeichen und Wunder wandeln. Und leider Gottes sehen wir, wenn wir durch die moderne Kirchengeschichte durchschauen, da sehen wir Folgendes. Da hat es immer wieder das eine oder das andere gegeben. Da gab es Zeiten, wo die Gemeinde Jesu Christi plötzlich erkannt hat, wir haben nicht im Zeichen und Wunder gelebt, wir haben nicht im Übernatürlichen bewegt, wir haben uns berauben lassen. Es wird Zeit, das wiederzuerkennen, es wird Zeit, das wieder zu ergreifen. Nehmen wir das an und dann wurde besonders der Glaube gepredigt und Heilungen und Zeichen und Wunder, was uns gehört. Und das wurde dann im Glauben angenommen. Und da gab es dann auch kirchengeschichtlich bewiesen. Da gab es dann immer wieder solche Erlebnisse, wo der Charakter absolut nebensächlich war, denn Zeichen und Wunder waren genug. Wenn wir studieren, ich habe mich sehr eng damit befasst, von der Heilungsbewegung in Amerika in den 50er Jahren, da gab es über 100 Personen, die außergewöhnlich von Gott verwendet waren. Da gab es sogar bis zu den Totenauferweckungen Catherine Coleman, D.L. Osborne, Oral Roberts, Kenneth Hagin. Da waren über 100 dieser Leute, die waren wirklich in ganz gewaltigen Zeichen und Wunder von Gott verwendet. Aber wenn wir die Kirchengeschichte studieren, dann haben fast alle, bis auf ganz, ganz geringe Ausnahmen, fast alle haben ganz katastrophal geendet. Da gibt es eine Studie und sogar jemand, der ein Buch darüber geschrieben hat, das ich sehr faszinierend gefunden habe. Da haben die Leute unter der Salbung des Heiligen Geistes gepredigt, da haben sich die Massen bekehrt. Und am Ende ist er aber an Alkoholvergiftung im Krankenhaus, im Hotelzimmer gestorben, direkt nach der Evangelisation. Da gab es Leute, die sind betrunken in den Gottesdienst gekommen, Prediger, aber durch die Salbung des Heiligen Geistes das Wort gepredigt haben und Massen haben sich bekehrt. Da gab es Leute, die haben außergewöhnliche Wunder vollbracht und haben währenddessen Ehebruch gelebt. Da gab es Menschen, die haben Geld gestohlen und unterschlagen von der Gemeinde, währenddessen sind sie aber außergewöhnlich von Gott gebraucht worden. Und dann gab es immer wieder die Frage, ja, wie kann das? Gott tut Dinge, die Gott eben tut. Und wenn wir im Glauben annehmen, was uns gehört, dann werden wir uns im Übernatürlichen bewegen. Das ist absolut keine Garantie, dass unser Charakter auch richtig ist. Und dann natürlich immer so, das Pendel schwingt sich ja so wunderschön hin und her. Das war ja immer schon in der Kirchengeschichte. Okay, das wollen wir nicht, wir wollen das andere. Nur Heiligung, Heiligung, Heiligung, Heiligung, Heiligung. Wer braucht Zeichen und Wunder? Wir brauchen Heiligung. Wir brauchen beides. Wir brauchen Glauben, der das Übernatürliche auf diese Erde bringt und sich durch uns ausdrückt. Aber wir brauchen auch Glauben, der Heiligung in uns zum Vorschein bringen wird. Wir brauchen beides. Und die Bibel spricht von einem Glauben, der genau das vollbringt, was ich am Anfang gesagt habe. Die Bibel spricht, dass es eine Art des Glaubens gibt, die Folgendes tut. Nämlich, dass wir vollkommen sind, vollständig und an nichts Mangel haben. Die Bibel spricht von einer Art des Glaubens, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, wird Folgendes sein. Wir werden Lob und Ehre für ihn bringen. Das ist klar beides beschrieben. Ich werde mal den ersten Bibelvers euch vorlesen, von dem ich gesprochen habe, ganz am Anfang, die erste Frage. Jakobus Kapitel 1, Vers 2. Meine Brüder, ich liebe diesen Vers. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Interessant. Der Jakobus sagt Folgendes. Er sagt, meine lieben Brüder, ich will erstens mal, dass ihr euch freut, wenn es euch dreckig geht. Wenn ihr in Anfechtungen seid. Moment, Reinhard. Wenn es uns dreckig geht, dann sollen wir uns freuen. Das ist doch absurd. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber der Jakobusbrief spricht hier weiter. Er hörte nicht auf. Er sagte nicht nur, freut euch in allerlei Anfechtungen. Er sagt uns ja genau, warum. Schau. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Da ihr wisst was? Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das war meine Frage. Könnt ihr euch erinnern an meine Frage? Wer von euch möchte vollkommen sein? Wer von euch möchte vollständig sein? Und wer von euch möchte an nichts Mangel haben? Da haben alle gesagt, ja, das will ich. Jakobus sagt uns wie? Freu dich, wenn es dir schlecht geht. Moment, Reinhard. Na, das Resultat will ich, aber den Weg dorthin will ich nicht. So geht's nicht. Wisst ihr, ich bin noch nie in meinem Leben einen Marathon gelaufen, habe auch nicht vor, einen zu laufen. Ich helfe Debbie zwar beim Training, ich helfe ihr beim Training rein aus dem Grund, weil ich sie liebe. Nicht, weil ich einen Marathon laufen will. Ich kann mich erinnern, ich habe drei Brüder, zwei davon, die machen Ironman und Marathon und so weiter. Und vor Jahren hat mich mein Bruder versucht zu überzeugen, hat gesagt, Reinhard, du sollst einen Marathon laufen. Weißt du, was für ein Gefühl das ist, wenn du durch diese Ziellinie durchgehst und du hast 42 Kilometer geschafft in einer tollen Zeit. Das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ich habe gesagt, okay, schick mir den Trainingsplan. Der hat mir den Trainingsplan geschickt. Als ich den Trainingsplan durchgelesen habe, habe ich gesagt, also das Gefühl hätte ich schon gerne, da durch die Ziellinie zu laufen. Aber den Trainingsplan, der interessiert mich nicht. Darum bin ich noch nie einen Marathon gelaufen. Und ich denke, ich werde auch nie einen laufen. Und wisst ihr, so ist es auch im Christenleben. Ja, ich will das, dass wir nichts Mangel haben. Ich will vollkommen sein. Ich will vollständig sein. Aber Moment einmal. Um dorthin zu gelangen, muss ich mich in Trübsal freuen. Um hinzugelangen, muss mein Glaube bewährt werden. Was sagt Jakobus? Da ihr je wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollständig, vollkommen seid und an nichts Mangel habt. Wenn du willst, dass du vollkommen und vollständig bist und an nichts Mangel hast, dann musst du auch den Weg dorthin gehen. Und der Weg dorthin geht nur über das Ausharren des Glaubens. Der Weg dorthin geht nur über die Bewährung des Glaubens. Der Apostel Petrus, der macht im Grunde genommen eine sehr ähnliche Aussage. Im 1. Petrus 1, Vers 6, da spricht der Apostel Petrus auch diese Sache an. Ich habe hier auch diese zweite Frage gestellt. Wer von euch möchte gern, dass wenn Jesus Christus wiederkommt, dass unser Leben zu Lob, Ehre und Herrlichkeit für ihn ist? Ja, das will ich, Reinhard. Ja, ich will es auch. Schauen wir mal, wie ist der Weg dorthin? 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, hier haben wir wieder die Bewährung des Glaubens, die gleiche Aussage, die auch Jakobus verwendet, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ist das nicht interessant? Beide sprechen von der Bewährung des Glaubens und beide sprechen, dass am Ende der Bewährung des Glaubens etwas ganz Tolles geschieht. Die eine sagt, Jesus Christus bei seinem Wiederkommen wird Lob, Ehre und Herrlichkeit bekommen. Der andere sagt, dass dadurch werden wir vollkommen und vollständig sein, nichts mangeln, was ja auch wiederum zur Ehre unseres Herrn ist. Also beide sprechen von herrlichsten Resultaten und zeigen uns auch den ganz genauen Weg dahin. Und wisst ihr, und wenn wir mal erkennen, dass das Resultat etwas ist, was dem Herrn unwahrscheinlich viel Freude bringt, dass dem Herrn unwahrscheinliche Ehre bringt, dann werden wir auch verstehen, dass der Weg dorthin sich auch immer lohnt. Ich werde nie vergessen, es war vor vielen, vielen Jahren, oh, du liebe Zeit, ich als 20 Jahren, da saß ich eines Morgens in meinem Bett, ich wachte auf und ich nahm meine Bibel und ich wollte einfach im Bett sitzen bleiben und meine Bibel lesen und mitten in dieser Sache drin, plötzlich sagt der Heilige Geist zu mir, Reinhard, lese mal Jakobus 1, Vers 5. Ich gehorchte, obwohl ich mir eigentlich dachte, Moment mal, Jakobus 1, Vers 5 kenne ich auswendig, den habe ich hunderte Male in meinem Leben angewandt. Nämlich, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne und großzügig gibt, der bitte beim Glauben ohne Zweifel. Diesen Vers konnte ich auswendig. Und ich las diesen Vers und der Heilige Geist sagt zu mir, nein, Reinhard, schau dir den Kontext an. Und ich habe begonnen, mir den Kontext anzuschauen und plötzlich, kennt ihr das Erlebnis, wenn euch das Licht so aufgeht, so plötzlich so dieses Aha-Erlebnis? Wow, hunderte Mal habe ich diesen Vers gelesen, aber jetzt endlich habe ich ihn verstanden. Gott spricht nicht davon, dass wenn ich nicht weiß, welche Entscheidung ich treffen soll, ich um Weisheit beten soll. Das kannst du machen, wenn du willst. Gott spricht nicht davon, dass wenn du nicht weißt, sollst du diesen Job nehmen oder jenen Job nehmen, sollst du diese Frau heiraten oder jene Frau heiraten, sollst du in dieses Ort ziehen oder jenen Ort ziehen. Gott spricht ganz in einem klaren Zusammenhang. Weisheit, damit du in Prüfung und Schwierigkeiten und Anfechtung dich auch freuen kannst. Wer freut sich schon, wenn es ihm schlecht geht? Das ist so konträr zu unserem menschlichen Charakter. Wenn wir in Prüfungen und Anfechtungen sind, machen wir alles andere, als uns zu freuen. Dann schimpfen wir, dann jammern wir, dann beschweren wir uns, dann gehen wir ins Selbstmitleid, was weiß ich, was wir alles machen. Aber Jakobus sagt, in diesem Zusammenhang müsst ihr um Weisheit bitten. Wisst ihr, seitdem ich das gesehen habe, ich denke, es war 97, seitdem ich das klar gesehen habe, habe ich diesen Vers, dieses Gebet, habe ich hunderte Male gebetet. Hunderte Male. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, gib mir Weisheit, bitte, damit ich im Trübsal so reagieren kann, damit es dieses Endresultat bringt. Herr, gib mir Weisheit, damit meine erste Reaktion im Trübsal nicht ist, dagegen zu kämpfen, davon zu lauben, zu jammern, mich zu beschweren oder versuchen, dich zu überzeugen, durch Gebet mich aus diesem Trübsal herauszubringen, sondern damit meine erste Reaktion immer ist, die wahrhafte, herzliche, ehrliche Freude in dem Wissen, dass ein ganz herrliches Endresultat auf mich wartet. Nämlich vollkommen, vollständig und an nichts Mangel zu haben. Wisst ihr, es ist so schön, wenn wir wissen, dieses herrliche Resultat hat einen ganz einfachen, simplen, biblischen Weg dahin. Erstens, achtet es für lauter Freude. Warum achten wir es für lauter Freude? Wir achten es noch nicht für lauter Freude. Ja, die Bibel sagt halt, freut euch in Trübsal. Wisst ihr, das erwartet Gott ja von uns nicht. Gott erwartet nicht von uns, dass wenn wir Trübsale gehen, einfach sagen, ja, yeah, hey, ich freue mich. Sondern Gott erklärt uns ja ganz genau, was geschieht. Erstens, bitte mich um Weisheit. Denn wenn ich dir Weisheit gebe, dann wirst du auch das Verständnis haben, dass das Freuen und das richtige Reagieren in deiner schwierigen Zeit ein Resultat hervorbringt, das dein Herz sich ja wünscht und wonach sich dein Herz ja so sehnt. Wir sehnen uns ja danach, vollkommen zu sein, vollständig zu sein oder nichts Mangel zu haben. Aber der Weg dorthin ist der göttliche Weg und es muss sein Weg sein. Es ist etwas an dem Test des Glaubens. Es ist etwas daran an der Prüfung des Glaubens. Es ist etwas daran, an dem Glaube, der geprüft wurde durch das Feuer und steht, der ist so etwas Kostbares. Ich habe einen ganz guten Freund in den Vereinigten Staaten. Der ist ein Freund von etwa 30 Jahren von mir. Ein Mann einer großen Gemeinde, Pastor einer großen Gemeinde. Sehr weiser Mann, hat bestimmt 50 Jahre schon im Dienst. Und er hat mal eine Predigt gepredigt, die mich so tief, aber wirklich tief berührt hat. Habe ich bis heute nicht vergessen. Und dieser Mann sagte Folgendes. Er sagte, wenn du in den Krieg ziehen musst, neben wem möchtest du gerne im Schützengraben liegen? Neben dem Mann, der soeben aus der Militärakademie rausgekommen ist und soeben die Prüfung bestanden hat in der Militärakademie, aber noch nie im Krieg war? Oder neben, der den ganzen Körper voller Narben hat, weil er bereits 10 Kriege erfolgreich durchgekämpft hat? Ich habe gesagt, dann lieber mit denen mit den vielen Narben. Weil der in der Akademie, der hat nichts außer Kopfwissen, der hat nur Theorie im Kopf. Der war noch nie im Kampf. Der andere, 10 Kriege überstanden, neben dem will ich lieber im Schützengraben liegen. Und wisst ihr, und das ist, es ist etwas daran, wenn wir Menschen sind, die im Glauben bewährt sind, die durch alle diese Dinge durchgegangen sind und dieser Glaube hat einen Charakter in uns hervorgebracht, der Jesus Christus widerspiegelt. Und das ist auch das, was der Apostel Petrus und der Apostel Jakobus uns beibringen wollen. Römer Kapitel 5 sagt im Grunde genommen etwas sehr Ähnliches. Der Apostel Paulus, der untermauert das, was Petrus und Jakobus uns sagt. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch, Römer Kapitel 5, Vers 3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Weil wir wissen, dass die Bedrängnis ständiges Ausharren bewirkt. Das ständige Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. In vielen Übersetzungen steht statt Bewährung Charakter drinnen. Und es ist eigentlich auch im Original Griechischen, ist das Wort Charakter ein zutreffenderes Wort als Bewährung. Dieses Wort, was hier steht für Bewährung, also das Ausharren des Glaubens in schwierigen Zeiten, bringt was? Er sagt, wir freuen uns in Trübsalen, denn dadurch kommt diese Bewährung, dieses Ausharren des Charakters. Und das bringt Charakter hervor. In der alten Welt, damals in der griechischen Welt, da gab es Folgendes. Da gab es Münzen, da wurden Münzen gedruckt. Diese Münzen wurden geschmolzen und die wurden dann geprägt. Und manche Leute, und diese Münzen, die hatten Wert nach Gewicht. Und manche Leute haben diese Münzen ganz bewusst etwas dünner gemacht, also etwas abgefeilt, nur ein ganz wenig abgefeilt, um die Münze etwas dünner werden zu lassen. Und die haben sie aber dann geprägt, damit sie sehr ident ausschaut der echten Münze. Aber sie hatte etwas weniger Wert, weil sie etwas weniger Gewicht hatte. Aber da gab es Leute, die haben sich geweigert, das zu tun. Und diese Leute, verwendete man einen gewissen Wort. Und genau dieses Wort, welches Paulus hier sagt, dass dieser Glaube, diese Prüfung in Trübsalen, die bringt Bewährung. Das ist genau dasselbe Wort, das Paulus verwendet. Also er spricht davon von ehrlichem und noblem Charakter. Und wir sehen, dass die Bibel davon spricht, dass ein Glaube, der bewährt ist, der bringt einen ehrlichen und noblen Charakter hervor, wo wir am Ende nichts Mangel haben werden, wo wir am Ende da vollkommen stehen sein werden und wo wir am Ende Jesus Christus auch Ehre bringen werden in unserem Leben, weil wir seinen Charakter widerspiegeln. Und wisst ihr, darum habe ich ja gesagt am Anfang, es geht nicht darum, Glauben um Zeichen und Wunder oder Glauben um den Charakter Christi zu haben. Es geht um beides zu haben. Es geht darum, dass der Charakter Christi sichtbar wird in unserem Herzen und der Weg dorthin war, durch die Bewährung des Glaubens zu gehen mit der richtigen Herzenshaltung und der richtigen Einstellung. und auch Zeichen und Wunder durch unser Leben zu wirken zu haben. Ich möchte vier Dinge ansprechen. Vier Gebiete, auf denen es ganz besonders wichtig ist, im Glauben durchzugehen, damit dieser Charakter Christi sich formen kann. Und ich möchte wiederum ganz klar ansprechen, also das ist mir sehr wichtig, dass wir durch diese Dinge im Glauben durchzugehen. Denn wenn Petrus und Jakobus sprechen vom sich freuen in der Prüfung des Glaubens, dann geht es immer dadurch, es geht um den Glauben. Es geht nicht, dass wir versuchen, uns jetzt besser zu machen. Es geht nicht, dass wir versuchen, uns Jesus ähnlicher zu machen. Das geht nicht, das soll auch nicht so sein. Dafür ist Christus gestorben. Was wir tun, ist, wir reagieren auf das vollbrachte Werk des Kreuzes mit der richtigen Einstellung und der richtigen Herzenshaltung, damit dann ins und etwas geformt wird. Christus formt das in uns, indem wir richtig reagieren auf das, was in unserem Leben geschieht. Bei euch ist es nicht so heiß, bei euch ist es ja schon Abend, bei uns ist es gerade die wärmste Zeit des Tages, darum bin ich durstig. Verzeiht mir, wenn ich so viel trinke, bitte. Es ist 2.40 Uhr bei uns, gerade zur Mittagszeit. Vier Bereiche. Ich möchte vier Bereiche ansprechen, die wir im Glauben überwinden müssen. Und die wahrscheinlich jeder Christ irgendwann einmal durcherlebt. Wahrscheinlich nicht nur jeder Christ, wahrscheinlich jede Person. Enttäuschung, Verlust, Kritik und Verrat. Enttäuschung, Verlust, Kritik und Verrat. Ich denke nicht, dass irgendjemand, der auf dieser Welt einige Zeit lebt, in seinem Leben diese Dinge nicht erlebt hat. Wir alle haben Enttäuschungen erlebt. Ich in meinem Leben habe oft Enttäuschungen erlebt. Im Leben 40 Jahre Jesus dienen, habe ich immer wieder Enttäuschungen erlebt. Wisst ihr, Enttäuschung, eigentlich alle diese vier Dinge, Enttäuschung, Verlust, Kritik und Verrat, alle diese vier Dinge haben das Potenzial, dich zu zerstören oder dich vollkommen, vollständig zu machen, dass du durch nichts mangelst und dass dein Leben letztendlich Ehre, Lob und Herrlichkeit für Jesus Christus bringt. Hör zu. Ob es Enttäuschung, Verlust, Verrat oder Kritik ist, alle diese Dinge, wenn du richtig lernst, damit umzugehen, machen sie dich zu einer besseren Person. Wenn du nicht lernst, richtig damit umzugehen, machen sie dich zu einer bitteren Person. Die bittere Person ist eine Person, die nicht zur Ehre und Lob und Herrlichkeit Jesus Christus lebt und die auch nicht ein Leben lebt, wo es nichts an Mangel gibt und wo es auch einfach nur ein Leben ist, das Jesus widerspiegelt. Also die Frage ist nicht, sollen wir versuchen, das Ding nicht durchzugehen, sondern die Frage ist, wie können wir diese Dinge verwenden? Und darum mein Thema heute Abend ist der Glaube, der Charakter bewirkt. Wisst ihr, es ist sehr interessant. Als ich diese fast 20-stündige Lehre jetzt ausgearbeitet habe über Gebet im Neuen Bund, da wurde mir eins bewusst, wie falsch wir doch Gebet verstanden haben. Ich war schockiert von den hunderten Nachrichten, die ich bekam, hunderte von E-Mails und WhatsApp und Telegram. Schockiert war ich. Warum war ich so schockiert? Ich habe gemerkt, dass der größte Teil der Christen Gebet so sieht. Gebet ist ein Mittel, um Gott zu überzeugen, mein Problem zu lösen. Für mich war das schockierend. Schockierend. Freunde, ich kann mich erinnern an eine Predigt, die ich mehr als 20 Jahren gepredigt habe. Für mich ist die erste Definition des Gebetes, mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Nicht ihn davon zu überzeugen, mein Problem zu lösen. Es ist traurig, wie wir Gebet verwendet haben, ich sitze in der Patsche, jetzt werde ich beten, dass Jesus mich aus der Patsche holt. Ich habe Probleme, jetzt werde ich beten, dass Gott meine Probleme löst. Wenn wir das vollbrachte Werk des Kreuzes wirklich ergriffen haben, dann werden wir nie mehr wieder so beten. Meine Probleme wurden vor 2000 Jahren am Kreuz bereits von meinem Jesus Christus gelöst. Die erste Definition für Gebet ist, mein Herz mit seinem Herz in Einklang zu bringen. Und Leute, die versuchen, Gebet immer nur dazu zu verwenden, aus unseren Problemen rauszukommen, die werden niemals einen Charakter entwickeln, der vollkommen vollständig ist und nichts mangelt hat. Die werden niemals einen Charakter entwickeln, wo Jesus Christus Lob, Ehre und Herrlichkeit bekommt. Wisst ihr warum? weil die Einstellung schon die falsche ist. Sobald, wenn Schwierigkeiten sind, ich habe in meiner Serie über Gebet habe ich folgende Aussage gemacht, die viele Leute schockiert. Ich habe Folgendes gesagt. Das Falscheste, also das Schlimmste, was du machen kannst als Christ, ist in Problemen als erste Reaktion ins Gebet zu gehen und Gott versuchen zu bewegen, deine Probleme zu lösen. Das ist das Schlimmste, was du als Christ machen kannst. Weißt du warum? Wenn wir so eine Haltung haben, wird Gott zum Hampelmann, der herhalten muss, um ein Problem zu lösen. Erstens. Zweitens, wenn wir so eine Haltung haben, was geschieht? Mein Fokus ist nicht mehr auf ihn. Mein Fokus ist auf meine Probleme. Plötzlich ist der Fokus auf mein Problem und Gott muss herhalten, um mein Problem zu lösen. Anstatt dass ich verändert werde, das Einzige, was ich will, dass Gott meine Probleme löst. Und Freunde, und mit dieser Herzenshaltung bleiben wir unreife Christen, die niemals Herrlichkeit, Lob und Ehre für Jesus bringen und die auch nicht zu dem Ziel kommen werden, dass Jakobus sagt, dass wir ein Leben haben, das nichts mangelt und wo wir vollkommen sind, damit unser Jesus verherrlicht wird. Enttäuschung. Wie gehen wir mit Enttäuschung um? Die erste Frage. Also all diese Dinge, die ich hier anspreche, die nächsten Dinge, die vier Dinge. Das Erste, was wir wissen müssen, wir reden davon vom Glauben, der Charakter bringt. Das heißt, alle diese vier Dinge, denen müssen wir erstens einmal im Glauben gegenüberstellen. Wisst ihr, was interessant ist für mich? Römer 8, Vers 28 ist eine Bibelstelle, die, denke ich, jeder Christ kennt. Du bist ein paar Wochen bekehrt und eine der ersten Bibelstellen, die jeder Christ lernt, ist Römer 8, Vers 28. Schon interessant, ha? Wir wissen aber, dass alle Dinge, denen zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Interessant, dass eine der ersten Aussagen, die wir als Christen lernen, ist, alle Dinge werden zum Guten mitwirken. Und was tun wir? Unserem Bruder geht schlecht, der sitzt in der Batsche, dann geht's dreckig. Das Erste, was wir ins Gesicht knallen, ist, mach dir keine Sorgen, alle Dinge dienen zum Guten mit. Aber wenn uns dreckig geht, sind eigentlich die letzten Worte, die wir hören wollen. Denn wenn uns dreckig geht, dann wollen wir nicht hören, hey, alle Dinge dienen zum Guten, mach dir keine Sorgen. Dann wollen wir hören, na, pass auf, ich helfe dir raus aus der Batsche. Aber wisst ihr, was mich so irgendwie berührt hat in dieser Aussage? Denn es ist eine biblische Aussage, es ist eine neutestamentliche, neubündliche Aussage. Die ist absolut klar. Das Problem ist nicht, dass diese Bibelstelle oft sehr verletzend angewendet wurde. Das Problem ist, dass eigentlich, wenn wir drinnen stehen in dieser schwierigen Zeit und wenn wir nicht verstehen, wie Römer 8, Vers 28 sich auch verwirklicht in meinem Leben, dann tut uns Römer 8, Vers 28 mehr weh als Nutzen. Was will Jesus damit sagen? Was will Gott damit sagen, dass alle Dinge zum Guten mitwirken? Schauen wir uns den Kontext an. Alle Dinge, die wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann geht's weiter. Denen, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Zusammenhang ist folgender. Hör zu. Egal, was du durchgehst, wenn du lernst, richtig damit umzugehen, dann wird es dir immer zum Guten mitwirken, dass du dem Ebenbild Jesu Christi gleichgestellt wirst. Das heißt, Menschen gehen durch Schwierigkeiten, die gehen durch Verrat, die gehen durch Verlust, die gehen durch Enttäuschung, die gehen durch Kritik. Menschen, die Jesus nicht kennen oder auch Jesus nicht kennen, aber nicht Glauben haben oder den Glauben anwenden, der Charakter bringt, die gehen durch diese vier Dinge durch und die wird ihnen nicht zum Guten dienen. Denn es wird uns nur dann zum Guten dienen, wenn wir verstehen, dass durch diese Dinge Gott auch in mir etwas formen wird, nämlich mich dem Ebenbild Jesu Christi gleichgestalten wird. Schon interessant. Jeder will Geduld haben, aber will sie heute haben. Anstatt Geduld zu lernen. Wie werden wir Geduld haben, wenn wir nicht durch die Krisen gehen, wo wir Geduld lernen? Wie werden wir lernen, Christus ähnlich zu sein, wenn wir durch die Dinge hindurchgehen, die wir durchgehen müssen, um im Glauben dann auch unseren Charakter verändert zu haben? Enttäuschung. Wie gehen wir mit Enttäuschung um? Immer im Glauben. Hör zu. Ich habe etwas gelernt, was sehr interessant ist. Enttäuschung ist schlimm. Ich bin oft enttäuscht worden. Jeder von uns ist enttäuscht worden. Ich denke, es gibt keinen Menschen, der mir jetzt zuhört. Also du bist ein kleines Kind, das doch ganz winzig klein ist. Aber ich denke, es gibt keinen Menschen, der mir zuhört, der nicht irgendwann in seinem Leben enttäuscht wurde. Wir haben Enttäuschung erlebt. Und ich habe mir die Frage immer wieder gestellt, warum ist so viel Enttäuschung im Leben von so vielen Menschen? Und ich denke, einer der Hauptgründe, einer der absoluten Hauptgründe, warum wir so viel Enttäuschung erleben, ist, weil wir unser Vertrauen in die falsche Richtung gelenkt haben. Schau, was die Bibel sagt. Jeremia Kapitel 17, Vers 5. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Enttäuschung kommt immer dann, wenn wir Menschen vertrauen, wo wir den Herrn vertrauen hätten sollen. Wenn wir immer wieder unser Vertrauen auf Menschen setzen, wo wir im Grunde genommen unser Vertrauen auf den Herrn setzen hätten sollen, dann gibt es Enttäuschung. Wie überwinden wir Enttäuschung? Wir überwinden Enttäuschung über den Glauben. Könnt ihr euch erinnern? Der Anfang war, Glaube, der Charakter wirkt. Das heißt, wenn wir von Menschen enttäuscht werden, dann machen wir Folgendes. Wir kehren um, wir sagen zum Herrn, Herr, ich habe meine Erwartungen in Menschen gesetzt, jetzt wurde ich enttäuscht, ich kehre um, ich setze meine ganze Erwartung nur auf dich. Und je mehr wir das lernen zu tun, im Glauben an ihn alleine zu leben, desto mehr wird unser Charakter geformt, desto mehr wird unser Leben Ehre, Herrlichkeit und Lob für Jesus Christus bringen und desto mehr werden wir ein Leben leben, wo wir nichts mangeln und immer alles haben. Denn der Prophet fährt vor, in Vers 7, gesegnet aber ist der Mann, der dem Herrn vertraut. Ich kann mich erinnern, als wir unsere Arbeit mit den Kindern hier begonnen haben in Brasilien. Wir erlebten eine Enttäuschung, die war so tief. Ich kann euch das nicht sagen. Mehrere Enttäuschungen. Ganz am Anfang, als wir die Not gesehen haben und die Kinder ohne Hoffnung und auf der Straße und wirklich ganz tragische Sachen. Da habe ich mit vielen Freunden geredet. Ich habe erst ein paar Monate in Brasilien gelebt, konnte noch kein Portugiesisch. Ich habe mit vielen Pastoren geredet, in der Hoffnung, dass die mir helfen werden, etwas zu ändern in dieser tragischen Situation. Ich habe mit Pastoren geredet, die Millionäre sind. Ich habe mit ganz wohlhabenden Leuten geredet. Jeder Einzelne hat mir Folgendes gesagt: Reinhard, da können wir gar nichts machen, die Regierung muss das machen. Ich war so zutiefst enttäuscht. Ich dachte mir, Moment mal, du bist Pastor, lebst in einer Multimillionen-Villa und sagst, wir können nichts machen? Moment mal, du bist Christ, bist Geschäftsmann, der sich eine Flasche Wein aufmacht um 10.000 Euro und sagst, du kannst da nichts machen? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Und ich habe gemerkt, wie versucht er, diese Enttäuschung in meinem Herzen Platz zu nehmen. Und ich habe gesagt, Herr, der Grund, warum ich so enttäuscht bin, ist nicht, weil diese Menschen mich enttäuscht haben, sondern weil ich meine Erwartungen in diese Menschen gesetzt habe. Ich werde dir allein vertrauen. Herr, verzeih mir, dass ich mein Verlassen auf Menschen gesetzt habe. Verzeih mir, Herr. Nur auf dich werde ich vertrauen. Du und ich, wir werden tausende Kinder aus den Straßen Brasiliens retten. Und wisst ihr, als ich gelernt habe, dass die Enttäuschung eigentlich von mir war, weil ich auf die Falschen das Vertrauen gesetzt habe und mich zum Herrn gewendet habe und auf dem Herrn alleine mein Vertrauen gesetzt habe, da wurde in mir etwas gewirkt. Durch diesen Glauben, durch den ich die Enttäuschung überwunden habe, wurde in mein Herz ein Charakter geformt, für den ich dem Herrn so dankbar bin. Nachdem etwa einem Jahr, nachdem wir schon unsere Arbeit begonnen hatten und hatten das erste Haus zu bauen begonnen, bekam ich eine Nachricht über WhatsApp von einem jungen Mann, den ich kennenlernte in Europa. Der ist Brasilianer und lebt in Europa. Und er schickte mir eine Nachricht und sagte, Reinhard, ich habe gehört, was du in Brasilien mit den Kindern machst. Das hat mein Herz sehr berührt. Ich bin Brasilianer, lebe in Europa, mir geht es sehr gut und ich werde dir, es waren damals ein Wert von etwa 12.000 Euro schicken. Ich schicke dir 12.000 Euro, gib mir das Kontonummer von eurem Verein an, ich mache das. Und hat mir das versprochen und ich kann mich erinnern, ich habe das Telefonat beendet. Da habe ich schon meine Enttäuschung vorher erlebt und durch den Glauben überwunden. Unser Telefonat änderte sich und ich sagte, Herr, ich erwarte mir von keinem Menschen nichts. Nur von dir. Ob der mir Geld schickt oder nicht, ist mir völlig egal. Du versorgst unsere armen Kinder. Das habe ich, die Entscheidung im Herzen getroffen. Es war okay. Geld kann nie eins. Ein halbes Jahr etwa verging. Der Mann rief mich wieder an. Sagte, Reinhard, ich habe dir gesagt, ich habe nicht vergessen, ich werde das hier checken. Am Ende des Telefonats habe ich dasselbe wieder gemacht. Herr, von keinem Menschen erwarte ich einen Pfennig, auf dich allein vertraue ich. Ich hatte gelernt, meine Enttäuschung durch Glauben zu überwinden. Dreimal gab es das Telefonat, niemals kam ein Pfennig. Eine Zeit verging, ich war in der Zeit des Fastens und Betens, und als ich in meinem Zimmer war und so mit dem Herrn Zeit verbracht hat, plötzlich sprach der Herr zu meinem Herzen und sagte, Reinhard, kannst du dich erinnern an den Freund, der dir dieses Geld versprochen hat? Ich habe gesagt, ja, Herr. Und der Herr sagte Folgendes zu mir. Der Herr sagte, Reinhard, ich wollte dein Herz prüfen, um zu sehen, wo du wirklich vertraust. Ich wollte sehen, ob du mir vertraust oder Menschen vertraust. Du hast die Prüfung doll gemeistert. Es wird nie ein Cent fehlen für die armen Kinder. Freunde, wenn wir lernen, unsere Enttäuschungen im Glauben zu überwinden und nicht in Frust umzuwandeln und wirklich erkennen, wir sind ja enttäuscht, weil wir auf Menschen vertraut haben und nicht auf den Herrn. Hör zu, 52 Jahre bin ich Christ. Ich habe den Herrn oft enttäuscht. Er hat mich niemals enttäuscht. Kein einziges Mal hat der Herr mich je enttäuscht. Er enttäuscht nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, Verlust. Wie gehen wir mit Verlust um? Viele Menschen haben Verlust erlitten. Das Problem ist nicht der Verlust. Das Problem ist, wie gehen wir damit um? Als wir hatten die Mauern gebaut. Ich kann mich erinnern, Debbie und ich hatten alles, was wir hatten, hineingesteckt in die Mauern unseres ersten Kinderheimes zu bauen. Alles. Ich habe zu Debbie gesagt, ich verkaufe meine Heften Kleider und gebe alles den armen Kindern. Und Debbie hat gesagt, du hast ja gar nicht viel Kleider, mit denen kannst du die Kinder gar nichts geben, das reicht dir nicht. Dann plötzlich habe ich gemacht, okay, ich habe einfach aus der Not meines Herzens herausgesprochen. Und wir haben alles, was wir gehabt haben, hingegeben und wir haben begonnen, die Mauern zu bauen. Und dann war ich in Europa, um zu predigen. Und als ich in Europa war, bekam ich eine Nachricht. Die Nachricht war folgendes. Reinhard, ihr habt alles verloren. Es gab eine Krise, es gab Ungereimtheiten, es gab Sachen, die wir uns nicht erwartet haben, es gab Sachen, die wir nicht gedacht haben, dass sie überhaupt unter Christen geschehen können und so weiter und so fort. Wir hatten alles verloren. Jeden Pfennig, das Grundstück, das halbfertig gebaute Haus, alles. Wir hatten alles verloren. Von einem Augenblick auf den anderen. Ich kann mich erinnern, war ich in Europa und ich wollte am liebsten sofort zurück nach Brasilien, um alle Probleme zu regeln, aber konnte nicht. Und hatte 2 Wochen Predigtour durch Europa. Und ich kann mich erinnern, der Herr sagte zu meinem Herzen so klipp und klar. Er sagte, Reinhard, wenn du mitten in dem Verlust mich anbeten kannst, mich loben kannst, dich freuen kannst und mir vertrauen kannst, dann werde ich diesen Verlust auch verwenden. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, jeden Tag. Es war eine tägliche Entscheidung, eine wirklich tägliche Entscheidung. Alles in meinem Kopf hat geschrien, ungerecht, ungerecht, ungerecht. Ich habe alles verloren, ungerecht, ich habe alles verloren. Ich habe mich entschieden, meinen Verlust durch Glauben zu überwinden. Ich habe mich entschieden, manchmal 10-mal täglich zu sagen, Herr, ich bete dich an, ich lobe dich, ich preise dich und ich freue mich. Was sagt Jakobus? Freut euch in Trübsal. Denn was ist das Resultat? Bewährung eures Glaubens und daraus kommt, dass ihr vollkommen seid und an nichts Mangel habt. Das ist genau das. Wenn ich schaue, was der Herr getan hat in 5 Jahren mit unseren Kindern in Brasilien, dann kann ich nur sagen, ich bin so dankbar, dass wir aus Glauben all das überwunden haben, unseren Verlust überwunden haben, nicht in Frust umwandeln haben lassen, sondern uns gefreut haben im Herrn und ihn gelobt haben, uns einfach so reagiert haben, wie es in seinem Wort steht, uns freuen, weil das Endresultat dann auch etwas ist, was dem Herrn Ehre bringt. Schau, was Paulus uns sagt. In 2. Timotheus 1, Vers 15. Du weißt ja, das sagt Paulus zu Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 15. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asien sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Paulus sagt zum Timotheus im Kapitel 4, Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Interessant. Paulus sagt, ich habe alles verloren. Alle haben mich verlassen. Ich bin alleine. Wie hat Paulus reagiert? Es werde ihnen nicht angerechnet. Paulus hat nicht in Frust reagiert. Er hat nicht in Zorn reagiert. Er hat nicht reagiert, indem er gesagt hat, der Herr möge sie doch beim Schopf packen und ihnen das jetzt zurechtweisen. Schau, was Paulus sagt. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Wir müssen Verlust im Glauben überwinden. Wenn wir lernen, egal was wir verlieren, ob es Freunde sind, ob es Mitstreiter sind, ob es Geld ist, egal was es ist, wenn wir lernen, unseren Verlust im Glauben an Jesus Christus zu überwinden, in Zeiten des Verlustes müssen wir unser Vertrauen ganz auf den Herrn setzen. Dann wird der Herr in uns etwas wirken, das zu Lob und Ehre und Herrlichkeit seines Namens sein wird. Als ich Kind war, hatte ich ein Lied, das ich liebte. Ich liebte dieses Lied so sehr. Und bestimmt kennen viele von euch dieses Lied. Ich bin leider kein guter Sänger, sonst würde ich es jetzt gerne vorsingen. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdreht. Kennt ihr das Lied? Das Lied mir ist wohl in dem Herrn. Wisst ihr, wer dieses Lied geschrieben hat? Dieses Lied wurde geschrieben von einem Mann, der heißt Horatius Spafford. Ein sehr reicher, wohlhabender Rechtsanwalt von Chicago. Der Mann hat seinen 2 Jahre alten Sohn verloren. Dann hat dieser Mann im Feuer von Chicago alles verloren, seine Häuser verloren, seinen ganzen Besitz. Dann 2 Jahre später ging seine Familie nach Europa und im Schiff sind alle seine Kinder gestorben, außer seine Frau. Und als er diese Nachricht gekommen hatte, wollte er mit dem Schiff dorthin fahren, an die Stelle, wo er seine Kinder verloren hat. Und an dieser Stelle hat er dieses Lied geschrieben. Dieser Mann hat im Verlust mit Glauben überwunden und aus diesem Verlust, den er im Glauben überwunden hat, wurde ein Lied geschrieben, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zum Trost wurde. Freunde, egal was wir verlieren, wir müssen immer daran denken, wenn wir aus Glauben überwinden, dann wird es in uns etwas wirken, was dem Herrn ganz viel Wohlgefallen, Lob und Ehre bringen wird. Drittens, Kritik. Zeit geht so schnell dahin, aber wir werden das noch schnell hinter uns kriegen. Ich habe Debbie gesagt und Daniel auch gesagt, dass sie bald kommen. Geht es bei euch noch mit dem Zuhören etwas in Liechtenstein? Schafft es noch ein bisschen? Gut. Kritik, drittens Kritik. Ich kann ja alle anderen, die im Netz zuhören, nicht fragen, ob sie es schaffen, sondern nur euch paar hier in Liechtenstein. Aber ihr habt mir einen Thumbs up gegeben, also machen wir kurz weiter. Kritik. Wir müssen lernen, mit Kritik so umzugehen, wie Jesus damit umgegangen ist. Jesus wurde sehr kritisiert. Lukas Kapitel 7, Vers 34. Lukas 7, Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer. Ein Freund der Zöllner und der Sünder. Jesus sagt Folgendes in Lukas Kapitel 6, Vers 26. Er sagt, wehe euch, Lukas 6, Vers 26. Er sagt, wehe euch. Wenn alle Leute gut von euch reden, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, wie sehr wollen wir es doch, dass alle Leute sagen, wow, wie toll, wow, wie schön, wow, wie lieb. Jesus warnt sogar davor. Wisst ihr, wir müssen lernen, dass wir Kritik niemals so damit umgehen, indem wir uns verteidigen, indem wir zurückschlagen, indem wir das tun, was wir denken, damit wir jetzt uns selbst wieder ins bessere Licht stecken müssen. Wenn wir kritisiert sind, denke daran, Kritik muss aus dem Glauben überwunden werden, dass alle Dinge in meinem Leben so wirken können, damit Christus Lob, Ehre und Herrlichkeit bekommen kann. Wisst ihr, ich habe gelernt und ich bin dabei, immer zu lernen. Es ist ja ein Lernprozess, in dem wir nie auslernen. Aber ich bin immer wieder mich selbst dabei, selbst beim Schopf zu packen und sagen, lass doch die Leute sagen, was sie wollen. Lass doch die Leute kritisieren, so viel sie wollen. Ich werde Kritik mit Glauben begegnen. Nämlich mit Glauben, dass auch diese Sache, die mir im Natürlichen jetzt vielleicht sehr viele Schmerzen bereitet, in mir etwas wirken wird, wo es Herrlichkeit, Ehre und Lob für meinen Jesus Christus bewirken kann. Alle diese Dinge, Kritik, Verrat, Verlust und Enttäuschung, die müssen wir immer im Glauben überwinden. Ich werde jetzt etwas flotter gehen, damit Debbie und Daniel noch hier reinkommen können und wir auch etwas prophetisch noch für euch dienen können. Und die zwei sind schon hier. Oh, sie stehen hinter mir im Wohnzimmer. Ihr könnt euch schon gerne hierher setzen. Ich mache auf den letzten Punkt fertig und dann werden wir prophetisch werden. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Okay, einer setzt sich rechts, einer setzt sich links von mir. Okay, hier sind sie. Debbie und Daniel. Daniel spricht zwar kein Deutsch, er wird auf Portugiesisch oder Englisch prophetisch dienen und dann werden wir das übersetzen. Okay, der letzte Punkt, ganz flott. Verrat. Wie viele von Menschen haben Verrat erlitten? Wie viele Menschen haben vertraut in andere Menschen und sind am Ende dann verraten worden? Wie viele Menschen haben wir verraten? Das ist auch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wisst ihr, wie hat Jesus auf Verrat reagiert? Ich finde das so wunderbar, wenn wir immer wieder sehen, wie Jesus ein Modell war für uns, ein herrliches Modell. Jesus wurde von Judas verraten. Schau Johannes 13, ich liebe den Johannes 13, ich liebe dieses Kapitel. Da hat Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert. In Vers 11 steht Folgendes, Johannes 13, Vers 11. Denn er kannte seinen Verräter. Jesus erkannte bereits seinen Verräter. Wie hat Jesus überwunden? Nicht mit Widerstand, nicht mit ihm eine auszuwischen, nicht mit gegen ihn aufzustellen, auch nicht ihn nicht selbst zu verteidigen, sondern Jesus hat ihn Freund genannt. In Matthäus 26, Vers 49, als Judas zu ihm kam, um ihn zu küssen, sagt Jesus zu ihm, mein Freund. In Johannes 13, Jesus wusste, wer ihn verraten wurde, hat was gesagt. Jesus tat Folgendes, er gab ihm das Brot und den Wein. Jesus bot dem Mann, den verraten hat, den neuen Bund an. Und wisst ihr, und wenn wir lernen, dass wir auch mit Verrat so umgehen, im Glauben und in das kindliche Vertrauen unseres Herrn, dass auch wenn die ganze Welt mich verratet, auch wenn alle gegen mich stehen, wenn ich lerne, richtig umzugehen und richtig zu reagieren, dann wird das in mir etwas bewirken, einen Charakter, der Christus ähnlich ist und der mich Christus ähnlicher macht. Und am Ende, das Endresultat wird sein, ich bin vollkommen, ich habe nichts Mangel, alles ist gut und Jesus Christus bekommt Lob und Herrlichkeit. Um dieses abzuschließen, Folgendes. Wenn du durch Enttäuschung, Verrat, wenn du durch Verlust, durch Kritik gehst, bitte, bitte, bitte, mein lieber Freund, reagiere niemals mit Selbstmitleid. Selbstmitleid ist Gift, Gift für die Seele. Reagiere niemals mit Selbstmitleid. Reagiere niemals mit beleidigt sein und beleidigt bleiben. Reagiere niemals mit Mangel an Vergebung, sondern reagiere einfach im Glauben. Im Glauben woran? Im Glauben daran, dass all diese Dinge, wenn ich das tue, was die Bibel sagt, freut euch in Trübsal. Freut euch. Warum freuen? Denn aus dem, was die Leute mir versuchen anzutun, aus der Verrat, Kritik, aus der Enttäuschung, aus all diesen schwierigen Dingen, kommt etwas heraus, das so gut ist, dass das, was ich durchgehe, nichts ist im Vergleich mit dem Endresultat. Am Anfang war die Frage, wer will das? Und ich denke, alle von euch werden gesagt haben, ich will's. Der Weg dorthin ist, wenn du durch diese schwierigen Zeiten durchgehst, du entscheidest dich, dich zu freuen. Wisst ihr, wir denken immer, Freude ist ein Gefühl. Und ich denke, Freude, ich gebe das ein bisschen weg, damit ihr die anderen zwei auch schöner sehen könnt. Und ich weiß, dass wir ein Gefühl der Freude haben. Das verstehe ich, dass Freude sich oft im Gefühl ausdrückt. Aber wenn die Bibel sagt in Philipper Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit, dann spricht die Bibel nicht davon, fühl die Freude. Die Bibel spricht davon, freut euch. Wenn die Bibel sagt, wenn ihr durch Trübsalen geht, dann freut euch oder achtet es für Freude, dann spricht die Bibel nicht davon, ihr möget doch viel Freude verspüren, wenn ihr durch Trübsalen geht. Absolut nicht. Dann spricht die Bibel Folgendes. Wenn du durch Trübsalen gehst, du hast Gott gebeten, dir Weisheit zu geben, damit du richtig reagieren kannst in all diesen schwierigen Dingen und dann entscheidest du dich, dich zu freuen in dem Bewusstsein, dass das Ziel sein wird, das, was dein Herz sich so sehr sehnt, vollkommen zu sein, an nichts mangeln zu haben und Jesus Christus Ehre und Lob und Herrlichkeit zu bringen. Und wenn wir das verstehen und lernen, im Glauben alle diese Dinge zu überwinden, im Glauben, dass Jesus Christus genug ist, im Glauben, dass er uns nie enttäuschen wird und auch im Glauben, dass die Auswirkungen unserer richtigen Reaktion auf die schwierigen Dinge etwas Herrliches erwirken werden in unserem Leben und Christus verherrlicht wird dadurch und Jesus in uns Jesus sehen werden, dann wird es auch nicht so schwierig mehr sein, diese Dinge mit Freuden in Anspruch zu nehmen. Denn Großes kommt daraus herauf. Wir werden dem Heiligen Geist jetzt Freiheit geben, das zu tun, was er tun will. Daniel, mein Sohn, ihr kennt ihn ja nicht. Come a little bit closer. Hier ist einer meiner geistlichen Söhne, Daniel. Gunther kennt ihn ja schon und Christiane auch. Die ist hier auf der Seite neben Gunther. Die kennen ihn ja schon, die waren bei uns in Brasilien und Daniel war dabei. Die Debbie, die kennt ihr ja wahrscheinlich alle schon, die zuschauen. Und Daniel sollte eigentlich jetzt mit mir in Deutschland sein. Und da er nicht ist, habe ich ihn vom Büro runtergeholt, habe gesagt, junger Mann, du musst auch jetzt in die Arbeit kommen. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir danken dir für diese Zeit hier. Heiliger Geist, wir danken dir für das, was du in Europa tust. Wir danken dir, was du in Österreich tust, in Deutschland tust, in der Schweiz tust. Herr, wir danken dir, dass Europa nicht am letzten Platz steht, sondern dass Europa den Platz in deinem Herzen hat. Herr, wir danken dir, dass die Verheißungen, die über Europa ausgesprochen wurden, dass wir die in Anspruch nehmen dürfen. Wir dürfen die deklarieren, wir dürfen glauben daran. Herr, wir danken dir für eine Welle des Heiligen Geistes, die Europa ergreifen wird, weil dein Volk sich aufmachen wird und das einnehmen wird, was du ihnen zugesagt hast. Heiliger Geist, wir bitten dich jetzt, dass du in völliger Freiheit du fließen wirst. Wir geben dir diese Freiheit. Wir sehnen uns danach, prophetische Worte freizusetzen. Wir sehnen uns danach, Kanäle zu sein, die deinen Namen Herrlichkeit und Ehre zu bringen. Und vielen Menschen jetzt die Herrlichkeit Gottes in ihre Wohnzimmer bringen durch prophetische Worte. Vater, wir danken dir für das, was du jetzt hier durch uns tust. Danke, Herr. Amen. I saw a picture of Jesus about to put the trumpet to his mouth. Ich sah ein Bild, wo Jesus die Trompete in seinen Mund hält. But before he blew the trumpet to announce his final return. Aber bevor er die Trompete geblasen hat, um sein Wiederkommen anzukündigen, I saw him like blowing and water coming out of the trumpet, just going out over the earth and touching people. Da sah ich, wie er die Trompete geblasen hat und Wasser ist aus der Trompete herausgekommen und das ist über die Leute hinübergeschwemmt und hat die Leute berührt. So I believe that just before he comes again, ich glaube, dass bevor Jesus wiederkommt, it's like he's going to pour out a time of refreshing upon people. Es wird eine Zeit der Erfrischung kommen, die über die Leute kommt. So even if things look really bad right now, auch wenn Dinge jetzt für euch schwierig aussehen, or when you think before Jesus comes, everything's just going to get worse and it's always going to get worse until he comes. Oder vielleicht denkst du, dass bevor Jesus wiederkommt, es wird alles schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, bevor er kommt. I believe there's going to be a time of refreshing and a good time before he comes back again. Ich bin überzeugt davon, es wird eine Zeit der Erfrischung sein und gute Zeiten vom Herrn, bevor er wiederkommt. So you have something to look forward to. Etwas, worauf du dich freuen kannst. Amen. I also feel like the Lord is alerting his people, warning his people. Ich empfinde, dass der Herr seine Leute aufweckt und seine Leute warnt. For this moment. Für diesen Augenblick. Because I feel like the devil wants us to forget that God is with us. Der Teufel möchte, dass wir vergessen, dass Gott mit uns ist. And I feel like the Lord is raising an awareness today. Der Herr ist dabei, ein Bewusstsein zu erwecken. That he is a God with us. Dass er ein Gott ist, der mit uns ist. And because he's with us, we don't have to fear anymore. Weil er mit uns ist, brauchen wir uns nicht fürchten. We don't have to be desperate anymore. Wir brauchen nicht verzweifelt sein. And this will be a light that will shine in the midst of darkness. Und das wird ein Licht sein, das mitten in der Finsternis scheint. So I feel like over this country. Und ich spüre das über dieses Land. The Lord is raising an awareness that he is within us. Dass der Herr ein neues Bewusstsein erweckt, dass er mit uns ist. And this will be be a big light over the whole continent of Europe. Und das wird ein großes Licht über den ganzen Kontinent Europa sein. Okay, Debbie hat noch auch ein Wort, das dazu dem dazu passt. It's like I saw like the devil was like a hunter. Ich habe gesehen den Teufel als einen Jäger. And he had like his like rifle and he was looking through the scope. Und er hatte sein Gewehr und er hatte durch das Teleskop durchgeschaut. And he was looking for the Christians to target the Christians. Und er hat genau auf die Christen gezielt, durch sein Teleskop auf die Christen geschaut, Zielfernrohr. But it's like the Lord had sent his angels. Aber der Herr hat seine Engel ausgesandt. And it was like they're like camouflaged angels. Aber diese Engel, die waren wie in Tarnkleidung. And was as the enemy was looking to find these targets. Und als der Feind gesucht hat, diese Ziele zu sehen. They were all camouflaged. Da waren alle diese Ziele in Tarnkleidung. And the angels were standing and they were blocking his view. Und die Engel sind gestanden und haben die Sicht des Teufels geblockt. And he couldn't see us. Er konnte uns nicht sehen. So I believe that God is also in the last days. Und ich glaube, dass in diesen Tagen the Lord is going to be sending out more and more of these angels. Dass der Herr mehr und mehr von seinen Engel aussenden wird. And there's going to be more and more divine protection for God's children. Und da wird mehr und mehr göttlichen Schutz für seine Kinder erlebt werden. Amen. Ich habe ein Wort für eine Frau. Es ist eine Frau. Und ich kann jetzt nicht so hinzeigen und sagen, da die Dame da mit dem roten Hemd am links hinten. Aber ich sehe eine Frau ganz klar und ich sehe diese Frau und der Herr hat mir ein Wort für diese Frau gegeben. Du bist in einer ganz verzweifelten Situation. Die Situation ist so verkorkst, dass du nicht mehr weißt, wie du jetzt die nächsten Schritte machen sollst. Und es ist eine Familiensituation. Deine Familiensituation hat sich inzwischen so verkorkst, dass du nicht mehr schlafen kannst. Du musst bereits Medikamente nehmen, um schlafen zu können. Und du kannst nicht mehr ruhig einschlafen, du bist völlig zerstört. Du hast alles versucht, um deine Familiensituation zu lösen und diese Probleme in den Griff zu kommen. Aber je mehr du versucht hast, desto schlimmer wurde es. Und inzwischen bist du mit Depressionen und auch mit Schlafstörungen und nimmst Medikamente, damit du in der Nacht ruhen kannst. Und es sieht so aus, als ob deine Familie komplett zerbrochen ist und ob es keine Hoffnung mehr gibt. Aber ich empfinde, dass der Herr zu dir sagen möchte, wenn du dein Vertrauen ganz in meine Hand legst und wenn du loslassen kannst. Wenn du loslassen kannst im kindlichen Vertrauen, dass ich größer bin als du und deine Fehler. Denn ein großes Problem mit dieser verkorksten Familiensituation ist, dass du in ganz großer Verdammnis lebst aufgrund der Fehler, die du gemacht hast. Und immer wieder hörst du auf die Worte der Anklage und der Verdammnis hin aufgrund deiner eigenen Fehlverhalten. Und der Herr möchte dir sagen, wenn du das loslässt und mir hinlegen kannst im kindlichen Vertrauen, dann wirst du sehen, dass ich auch die großen Fehler, die du gemacht hast, die werde ich dahin bringen, dass es wieder Versöhnung geben wird in deiner Familie und auch Wiederherstellung geben wird. Es wird nicht etwas sein, was du jetzt erwirken kannst, es wird etwas sein, was ich erwirken werde. Denn du kannst es nicht mehr erwirken, du hast es immer wieder versucht. Und er möchte sagen, lasse los, vertraue mir und sehe zu, wie ich Versöhnung und Wiederherstellung in deiner Familie bringe. Ich sehe auch mehrere Personen, die so fast wie verkalkte Schultern haben, die rheumatische Erkrankungen haben in den Schultern, die in den Schultern Schmerzen haben, die sie ständig plagen. Ich sehe auch Schultern, die limitiert sind, die nicht ganz beweglich sind. Und ich sehe, wie der Geist Gottes diese Heilung für diese Schultern freisetzt. Ich sehe, wie unbewegliche Schultern wieder beweglich werden. Aber ich sehe, wie Rheuma völlig, komplett ausgelöscht wird. Heiliger Geist, wir danken dir für dieses Wort der Erkenntnis. Heiliger Geist, wir danken dir. Wir setzen jetzt diese Heilung völlig frei für jede Schulter, die zerstört ist. Wir befehlen jetzt, jeder Schulter los zu sein, frei zu sein. Jede Arthrose, jede Verkalkung in den Schultern, sei los von diesen Leiden. Vater, wir danken dir, wir ehren das, was dein Heiliger Geist tut. Wir danken dir für dieses Wunder und wir danken für die Freisetzung dieser Wunder jetzt. Danke, Herr Jesus. Danke. I saw an image also of a father embracing a son. Und ich sah ein Bild, wie ein Vater einen Sohn umarmt hat. And I asked the Holy Spirit what that kind of meant. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, was das bedeutet. And I feel like the Holy Spirit is doing something in the families Und ich sehe, ich finde, dass der Heilige Geist etwas in den Familien tun wird. And once, since that people can't go to church now. Und jetzt, nachdem Leute nicht in die Gemeindegebäude gehen können, churches will be will happen in the families. Viele Gemeinde wird in der Familie selbst stattfinden. And in these meetings where the family will gather to talk about Jesus. Gemeindeleben wird in vielen Familien stattfinden und wo die Familien über Jesus zu reden beginnen. There will be restoration within the families. Da wird ganz viel Familienwiederherstellung kommen. And even the children who are not really connected with the Lord now. Und ich sehe auch Kinder, die nicht mit dem Herrn verbunden sind. I feel like the Holy Spirit is telling parents not to worry about them. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist den Eltern sagt, macht euch keine Sorgen um eure Kinder. Because this will happen within your house. Restoration will happen within your house. Denn in deiner eigenen Familie wird Wiederherstellung kommen. And this will be a sign that the Lord loves you so much. Und das wird ein Zeichen sein, dass der Herr euch so sehr liebt. That in the midst of this big crisis, dass mitten in dieser großen Krise, he will bring the children back home. Wird die Kinder wieder nach Hause bringen. And this will bring so much joy to your houses. Und das wird so viel Freude in eure Häuser bringen. Ich sehe eine Vision für die Schweiz. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Wort für die Schweiz weitergegeben. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Interessant. Aber ich sehe die Schweiz wie eine Landkarte der Schweiz und ich sehe eine Wolke über die Schweiz. Und die Wolke, die über die Schweiz ist, ist eine Wolke, die keine schwarze Wolke ist, aber auch keine schöne Wolke, die ist eine graue Wolke. Und diese graue Wolke, die ist gefüllt von Religion. Und ich sehe, dass diese Wolke sehr viel religiöse Bedrückung darstellt, die viele Christen in der Schweiz bedrückt. Aber ich sehe, wie diese Wolke durchlöchert wird. Immer wieder kommen durch Löcher rein, diese graue Wolke. Und dann sehe ich, wie die Herrlichkeit und die Kraft des wahren Evangeliums Jesu Christi immer wieder durch diese Wolke der Religiosität durchbricht und hindurchkommt zu den Schweizern. Und ich sehe dann, wie unten vom Boden her, also von der Schweiz aus, Leute beginnen in den Himmel aufzuschauen und sie blicken auf und plötzlich sehen sie nicht mehr diese Bedrückung der Religiosität, sondern plötzlich sehen sie diese kleinen Strahlen der Herrlichkeit des vollbrachten Werkes des Kreuzes. Und die beginnen sich auszustrecken danach und sie beginnen richtig so danach hinaufzugreifen und sie zu ergreifen. Und während sie beginnen, das zu tun, da sehe ich, wie diese Löcher immer größer werden und wie diese Herrlichkeit des wahren Evangeliums Jesu Christi die Schweiz erfüllt. Hin bis zu den französischen und italienischen, also alle Bereiche der Schweiz, die werden erfüllt ganz neu von fast so einer Art wie Erweckung des wahren Evangeliums, das in der Schweiz durchbricht. Das immer wieder kommt. Und ich sehe Leute aufzustehen in der Schweiz, die eigentlich die Menschen sind, die sich nie gedacht haben, dass sie jemals von Gott großartig verwendet werden können. Und ich sehe, wie aus der Schweiz heraus Menschen in die Politik gehen werden, die ganz klare, starke Begegnungen gehabt haben mit Jesus Christus und die in die Politik auch das Leben Jesu Christi hineinbringen werden. I feel like there are many people who are also having trouble. They're not able to sleep properly. Ich sehe sehr viele Leute, die nicht gut schlafen können. And you've been taking sleeping pills. Ihr habt Schlaftabletten genommen. I feel like Jesus is saying to you that he will manifest you as the Prince of Peace during the night. Und ich fühle, dass der Herr euch sagen möchte, er wird sich als der Friedefürst euch erweisen in der Nacht. And you don't have to take sleeping pills anymore. Und ihr braucht keine Schlaftabletten mehr nehmen. Because you sleep like a peaceful baby. Denn ihr werdet wie ein friedliches Baby schlafen. Ich sehe auch in ganz im Norden Deutschland, ich sehe da, ich weiß jetzt nicht, für wen das genau ist, aber ich sehe es im sehr nördlichen Bereich von Deutschland, da sehe ich eine Person, einen Mann. Und dieser Mann, der im nördlichen Bereich Deutschland wohnt, der ist sehr verzweifelt, denn er hat eine Gewissheit in seinem Herzen, du hast eine absolute Gewissheit in deinem Herzen, dass Gott dich dazu berufen hat, ihm zu dienen. Und du hast begonnen, dem Herrn zu dienen, du bist in den Dienst gegangen und dann hast du aber so viel Enttäuschung erlebt. Die Dinge, die du erwartet hast, sind nicht erfüllt worden. Die Dinge, die du dir gedacht hast, dass sie sich erfüllen sollen, die haben sich nicht erfüllt. Und dann ist dein Herz voller Enttäuschung. Und wenn ich sage, dem Herrn zu dienen, dann meine ich nicht damit das typisch religiöse Verständnis, nämlich Pastor zu sein. Sondern ich sehe, dass du in einem professionellen Berufsleben stehst, also wirklich im Berufsleben, aber es war für dich immer klar, das ist, wo Gott mich hingestellt hat, um ihm zu dienen. Nicht hier stehe ich einfach, um eine Karriere zu machen. Und dieser Mann hat eine ganz hohe Position, also eine sehr wichtige hohe Position, in der du stehst, obwohl du manchmal nicht überzeugt bist, dass deine Position doch so wichtig ist. Aber du hast immer gedacht, dass Gott hat dich dahingestellt, um ihm zu dienen. Und plötzlich hast du gemerkt, dass die Dinge nicht so funktioniert haben, wie du das erwartet hast. Und der Herr möchte dir sagen, dass du nicht aufgeben sollst, nicht loslassen sollst. Denn dann, das, was er dir gezeigt hat, das war tatsächlich von ihm und es wird sich erfüllen, genauso wie er es dir gezeigt hat. Lass das nicht los, gib nicht auf und du wirst erleben, wie in sehr kurzer Zeit, innerhalb der nächsten paar Monaten, werden sich die Dinge in deinem Berufsleben so umdrehen, völlig umwenden, dass du dem Herrn Danke sagen wirst, dass du nicht aufgegeben hast und standhaft geblieben bist und du die Dinge erlebt hast, wozu er dich berufen hat. Ich möchte meine Freunde, vor allem in Deutschland, obwohl ich Österreicher bin, sorry, alle meine Freunde in Österreich, die zuschauen, aber ich habe einfach ein Empfinden vom Herrn für Deutschland, dass der Herr meinen Freunden in Deutschland jetzt besonders sagen möchte, jetzt ist die Zeit, im kindlichen Vertrauen das zu ergreifen, was ich euch über die letzten Jahre gesagt habe. Ich empfinde, dass der Herr in den nächsten Wochen immer wieder Sachen zurückbringen wird in die Gedanken von vielen Deutschen. Ich sehe, wie in den nächsten Wochen und Monaten viele Deutsche plötzlich wieder sich erinnern werden an Dinge, die Gott gesprochen hat durch andere prophetische Stimmen in den letzten Jahren. Und ich empfinde, wie der Herr sagt, es ist jetzt Zeit, dass Deutschland die prophetischen Verheißungen des Wortes ergreift und deklariert und feststeht. Ich sehe eine deutsche Einheit, die es noch nie zuvor gegeben hat. Ich sehe eine deutsche Einheit, die so stark ist und vom Heiligen Geist gewirkt ist, dass plötzlich über alle Grenzen von Kirchen und Denominationen hinaus Menschen sich vereinen werden und sie werden sich nicht vereinen, um gemeinsam etwas für Gott zu tun. Sie werden sich vereinen, um die Verheißungen, die ausgesprochen worden sind, gemeinsam in Besitz zu nehmen. Und ich sehe, wie neue prophetische Stimmen in Deutschland aufstehen werden. Und diese prophetischen Stimmen, die werden sehr viele Leute enttäuschen. Enttäuschen warum? Weil es wird nicht von den großartigen Propheten sein. Es wird von denen sein, die in Verborgenheit und in der Verstecktheit gelernt haben, namenherzig Jesus zu leben. Und plötzlich werden, ich sehe, wie einige ältere Damen, die so wie fast nichts waren im Reich Gottes, so einfach nur ältere, liebe, alte Geschwister, die sich eingesperrt haben, um die Gegenwart des Herrn zu bringen, plötzlich werden die starke prophetische Stimmen sein. Ich sehe viele Frauen, also ich sehe eine große Anzahl an Frauen, die starke prophetische Stimme haben und die jetzt übernatürlich vom Herrn zusammengeführt werden und diese tolle Einheit bringen werden und es wird eine prophetische Stimme sein, die wird in so einer Einheit sein. Aber ich sehe auch, wie es der Widerstand geben wird. Ich sehe, wie in Deutschland eine neue deutsche Einheit kommen wird im Geist, aber ich sehe in Deutschland auch sehr viel Widerstand. Sehr, sehr viel Widerstand von Menschen, die Christen sind und die sagen, nein, das glauben wir nicht. Nein, das nehmen wir nicht an. Nein, so wird es nicht sein. Aber ich sehe, wie der Herr etwas ganz Herrliches wirkt. Nämlich die Leute, die in Einheit vom Herrn zusammengefügt sind, die begegnen denen Stimmen, die sich ihnen wiederheben, nur in Liebe. Nur in Liebe. Und die Liebe ist dasjenige, das so stark wirken wird, dass die Leute, die den anderen widersprechen, die werden eingenommen werden von der Liebe des Heiligen Geistes. Und viele von denen werden plötzlich auch Ohren haben, um das zu hören, was der Herr in Deutschland sagt. Yeah, I think I have a word for Germany as well. Ich habe auch ein Wort für Deutschland. Well, because I saw a Navy getting ready to do something. Ich sehe, wie die, was heißt die Navy auf Deutschland? Die See, gibt es das auf Deutschland? I don't even know if Germany has a Navy. Deutschland I know hat, Austria ja. And Switzerland doesn't, because they're landlocked. Es gibt die Luftwaffe, dann gibt es das Militär und dann gibt es das, die Navy. Okay, das Militär, das halt am Meer okay, ist. Yeah, okay, ihr wisst es schon. Okay. And if I can't read the lips, sorry. But anyways, I saw that the German Navy was getting ready in the natural, they're like doing some kind of training and they're getting ready for something. Aber ich habe etwas gesehen, wie ein Bild im Natürlichen, wo dieses Militär sich bereitet auf ein spezielles Training, auf eine spezielle Übung. So like they're in the natural, they're getting ready because something's about to happen. Sie bereiten sich vor, weil jetzt etwas geschehen wird. And I believe this is like for God's children who are members of the German Navy. Und ich glaube, das ist für die Kinder Gottes, die Teil dieses Militärs sind. And it's like God's secret weapon in that place. Und das ist die Geheimwaffe Gottes in diesem Ort. And God is getting you ready, like Reinhard was just saying. He's getting you ready for to use you like a secret weapon among those people where you are right now, those military people. Und so wie Reinhard gesagt hat, Gott bereitet euch vor, um euch als seine Geheimwaffe unter diesen Leuten zu verwenden. And you're gonna see like you have like a ministry. Is it like you're having your natural job as a military man or woman, but also God's going to be using you in that specific particular place. So you're talking about like people in the military, naturally. Yes. Oh. Okay, also ist ein spezielles Wort für Leute, die im Militärdienst im Deutschen stehen. Yeah. Dass Gott Leute, die im deutschen Militärdienst stehen, zubereitet und er sie dort im Militärdienst ganz besonders verwenden wird für sich selbst. Yes, and they're going to have, I can't think of the words, not an folk. What's it called? Like a success. Not success, but like I don't know the word. Influence. Yeah, like an influence among those people where you are. But it's going to be like a combination between influence and ministry, and you know. Und diese Leute, die im deutschen Militärdienst stehen, die werden vom Herrn einen besonderen Einfluss und einen Dienst haben unter den Leuten im Militär. And this will bring a lot of satisfaction, Erfüllung, better word, to you. Das wird sehr viel Erfüllung bringen. Meine liebe Leute in Liechtenstein, hört mal gut zu. Ich habe auch ein Wort für euch als Gemeinde in Liechtenstein. Und ich spüre das sehr, brennt sehr stark in meinem Herzen. Der möchte zu euch als Glaubenszentrum Liechtenstein sagen. Der Name Glaubenszentrum Liechtenstein ist ein Name, den der Herr in sein ewiges Buch geschrieben hat. Es ist ein Name, der genau auch erfüllt werden wird, so wie er steht. Eure Gemeinde wird wahrhaftig ein Glaubenszentrum sein, wo nicht nur viele Menschen zum Glauben finden werden, aber wo viele Menschen wieder lernen werden, richtig zu glauben. Ich sehe, wie der Herr euch als Gemeinde verwenden wird. Ich sehe, wie der Herr euch als Gemeinde verwenden wird, um viele Menschen, die Enttäuschung erlitten haben, die zerbrochen sind an Missgeschick, die zerbrochen sind an Gott geglaubt haben und Enttäuschung erlebt haben, die werden in eurer Gemeinde wieder lernen, wirklich im Glauben zu stehen. Ich sehe, wie der Herr euch als Gemeinde so stark verwenden wird. Ich sehe, dass aus dem ganzen Land und über das Land, die Landesgrenze hinaus, es werden Leute zu euch kommen ins Glaubenszentrum Liechtenstein, denn dort wird der wahre Glaube wiederhergestellt werden. Ich sehe eine Überschwemmung von übernatürlichen Zeichen und Wunder. Ich sehe Freisetzungen von tausenden Berufungen, nicht hunderten, tausenden. Ich sehe, wie Leute buchstäblich aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die werden sich versammeln in dem Raum, wo ihr jetzt sitzt. Die werden sich versammeln und was geschehen wird, wird eine Wiederherstellung des wahren, echten, simplen, biblischen Glaubens sein. Und Leute werden wiederhergestellt werden im simplen, aber radikalen Glauben und dadurch werden Berufungen wiederhergestellt werden, dadurch werden Familien wiederhergestellt werden, dadurch werden zerbrochene Körper wiederhergestellt werden, dadurch werden Zeichen und Wunder das ganze Land und den deutschsprachigen Raum überschwemmen. Und der Herr möchte euch sagen, Glaubenszentrum ist der Name, den ich in mein ewiges Buch geschrieben habe und den ihr lernen werdet, auch genau so wieder auszuleben. Und ich sehe, wie der Herr sehr viele verwundete Herzen heilen wird. Ich sehe so viel Enttäuschung. Ich spüre in meinem Herzen so stark, so viel Enttäuschung. Ich sehe so viele Fragen, warum, warum, warum? Wir haben geglaubt, warum, warum, warum? Und ich sehe, wie der Herr sagt, der Name Glaubenszentrum Liechtenstein, der wird nicht nur im Geistlichen wiederhergestellt werden, sondern der wird auch genauso verwendet werden. Ihr werdet das Zentrum sein, das den Glauben im Leben meiner Kinder wiederum herstellen wird. Und viele große Dinge werden dadurch kommen, aus diesem heraus. Und ich sehe auch, wie sehr viele Menschen, die Gott treu gedient haben. Ich sehe Pastoren, die dem Herrn jahrzehntelang gedient haben, aber einfach nicht mehr können. Einfach nicht mehr können. Ich sehe die, wie die zur Wiederherstellung kommen. Ich sehe, wie so richtig ein zweiter Frühling in ihr Leben kommt. Ich sehe Menschen, die gesagt haben, ich habe dem Herrn lange genug gedient, jetzt will ich nur mehr eins und das ist die Pension. Und ich sehe, wie der Herr sie zu euch schicken wird. Und die werden wieder solchen Glauben und solche Zuversicht und solche Stärke haben, dass sie wiederum dem Herrn dienen werden mit einer Freude, die ihnen eine Energie und eine Zukunft und eine Vision geben wird für die Jahre, die noch vor uns stehen. Vater im Himmel, wir danken dir für das Glaubenszentrum Liechtenstein. Amen. Vater, wir danken dir für Österreich, Deutschland und die Schweiz. Vater, wir danken dir, dass wir ein ganz winzig kleiner Teil sein dürfen von dem, was du in diesen Ländern tust. Herr, wir wollen sagen, unser Leben gehört dir. Dir geben wir uns ganz hin. Nur das, was du geplant hast, soll auch geschehen. Vater, unser Herz sehnt sich danach, dass die Herrlichkeit Gottes in unseren Ländern sichtbar wird, damit die Menschen sehen, wie gütig, wie großartig und wie herrlich unser Gott doch ist. Vater, wir danken dir für das, was du getan hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Meine lieben Freunde, eineinhalb Stunden bei euch ist es jetzt, denke ich, 8.35 Uhr. Bei uns ist es 15.30 Uhr. Ich muss mich jetzt vorbereiten. Ich habe schon bald die nächste Meeting und dann noch eine Meeting. Herzlichsten Dank. Zurück an euch in Liechtenstein. Wir lieben euch. Christian, zurück zu dir.